Und ich will jetzt nicht viel sagen, nur eine kleine Vorbemerkung machen. Es mögen etwas über 20 Jahre her sein, dass ich einmal, als ich in der Pfalz war, mir vorgenommen hatte, die Schlachtfelder und die Denkmäler der Schlachten von Weißenburg und Wörth hier auf der Karte Wissembourg und Frochevillers, weil die Franzosen diese Schlacht von Wörth als Schlacht von Frochevillers bezeichnen, zu besichtigen, und ich habe das auch gemacht. Ich habe mich aber gehütet, irgendeinem Kollegen oder irgendjemand zu erzählen, dass ich dies gemacht hätte, weil damals man gesagt hätte, der ist nun völlig durchgedreht, dass er sich Schlachtfelder anguckt und Kriegerdenkmäler, Schlachtendenkmäler ansieht. Heute würde man also respektvoll angesehen und man würde sagen, aha, der ist voll auf dem Stand der Dinge. Denn es hat sich in dieser Hinsicht ein außerordentlich großer Wandel vollzogen. Es wurde gestern, Herr Battaglini sitzt hier, die Frage nach der Identität ja also auch gestellt, und für die das, was Frau Maas dann vortragen wird, hat ja auch zum Ziel, die identitätsstiftende Funktion von solchen Kriegerdenkmälern, Schlachtendenkmälern in diesem Falle, aber insgesamt die identitätsstiftende Funktion von Denkmälern, auch Nationaldenkmälern, ist in den vergangenen 20 Jahren zu einem außerordentlich starken Schwerpunkt der Forschung geworden, auch im Zuge der Aufnahme von mentalitätsgeschichtlichen Elementen, und gerade von Mentalitätsgeschichte sind diese Denkmale außerordentlich aussagekräftig. Wir haben ja also in den vergangenen 20 Jahren eben, dass also Strukturgeschichte nicht mehr so dominierend ist, sondern sehr viel stärker, mindestens mentalitätsgeschichtlich vertieft wird, oder aber teilweise heute ja auch schon die Mentalitätsgeschichte wichtiger ist als Strukturgeschichte. Und gerade in dieser Hinsicht erfreuen sich die Untersuchungen, so wie es Frau Master nennt, von Entstehung und Rezeptionsgeschichte von solchen Denkmälern, eines zunehmenden Interesses. Es gibt also George Mosse, der namhafte, ursprünglich deutsche, dann amerikanische und israelische Historiker. George Mosse besucht ja überall, wo er kann, Schlachtfelder und Denkmäler an Schlachten. Ich bin also auch mit ihm also auf verschiedenen Friedhöfen gewesen, also auch Kriegerfriedhöfe natürlich gehören dazu. Dann hat Koselleck dieses zu einem Schwerpunktthema gemacht. Es gibt, ist kürzlich erschienen, also ein Buch über Totenkult in deutscher Sprache, und auch in seinem Buch über den Krieg von 1870 von François Roth, einem sehr meines Erachtens also die nationalistischen Einigungen doch sehr weit, soweit es an Franzosen möglich ist, dieses jedenfalls transzendierende Werk, ist ein breites Kapitel am Schluss auch der Nachgeschichte des Krieges gewidmet, zu der gerade diese Denkmäler gehören. Wir sind also durchaus auf dem Stand der wissenschaftlichen Diskussion, wenn wir in diesem Zusammenhang unserer Debatten auch ein Referat haben über die Kriegerdenkmäler. Und das wird uns Frau Maas halten. Frau Maas ist, wie Herr Leiner, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Saarbrücken und in dem gleichen DFG-Projekt beschäftigt, wie Herr Leiner, sodass ich das nicht zu wiederholen brauche. Sie ist innerhalb dieses Projekts verantwortlich für das Teilgebiet Stadtplanung und Öffentlichkeit, am Beispiel Straßburgs und Luxemburgs 1870 bis 1925. Sie hat eine Reihe kleinerer Arbeiten veröffentlicht und ist im Augenblick beschäftigt mit einer größeren Arbeit, nämlich mit ihrer Dissertation, die auch genau in diesem Bereich angesiedelt ist. Also der Titel, den sie mir aufgeschrieben hat, heißt Kriegerdenkmäler in Erinnerung an den deutsch-französischen Krieg, Saarbrücken, Spiechern, Weißenburg, Wörth und Metz 1870 bis 1940. Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte. Damit haben Sie das Wort. viel Protokoll. Also ich möchte an einige Punkte von gestern dann wirklich direkt anschließen. Mein Ansatz ist, wie Herr Kott schon gesagt hat, ein mentalitätsgeschichtlicher Ansatz. Ich versuche also die politische Ikonografie der Denkmäler in Verbindung mit der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte zu untersuchen, weil ja eigentlich erst die Entstehungsgeschichte in dem Sinne als singuläres Ereignis, also die Einweihungsfeierlichkeiten und dann die daran anschließenden regelmäßigen Erinnerungsfeierlichkeiten erst die Möglichkeit geben, über einen längeren Zeitraum im Prinzip qualitative Unterscheidungen festzumachen. Darf ich unsere italienischen Kollegen bitten zu sagen, Tempo gut? Ja, ja, und jetzt also zu meinem Thema Kriegerdenkmäler. Denkmäler sind also langlebig und wie manche auch meinen, eher langweilig. Denn der Denkmalstifter hat ja eine bewusste, auf Ewigkeit ausgerichtete Botschaft in den Denkmälern festgeschrieben, auch im Material, also Erz und Stein. Aber die Denkmäler sind vergänglich. Als Zeugen längst vergangener Zeit wird uns das Symbolrepertoire immer fremder. Das heißt, je weiter die zeitliche Entfernung ist, umso weniger können wir mit den Symbolen eigentlich anfangen. Und das Interesse an Denkmälern, wie Herr Kott schon gesagt hat, also Michael Rowell hat zu Denkmälern gesagt, es wäre das banale Kunstobjekt, setzte erst in den 60er Jahren ein, vor allem zuerst in Frankreich und dann später auch in Deutschland. Und wurde immer in Verbindung zur nationalen Forschung gesehen. Also Mythen, Rituale und Symbole immer wieder in Verbindung zur nationalen Frage. Und gerade die politische Ikonografie kann uns in ihrer emotionalen Qualität dann wieder Rückschlüsse auf Gruppenbildung und in dem Sinne dann kollektive Identitäten geben. Denn die Symbole ergeben erst dann eine wirkliche Identitätspunkt im gesellschaftlichen Repertoire, wenn möglichst viele daran teilnehmen können. Das heißt, derjenige, der die Denkmäler nicht verstehen kann, ist in dem Sinne außerhalb der Gruppe. So funktionieren also Denkmäler als Integrationsfaktor nach innen, da sie eine Gruppe bilden, und natürlich dann auch nach außen als Abgrenzungsfaktor. Und jetzt erst in den letzten 10 bis 15 Jahren zeigt sich eigentlich also eine neue Tendenz der Forschung in der Beschäftigung mit den Kriegerdenkmälern. Noch vor 20 Jahren wurden die Denkmäler eigentlich nur beschrieben und auf dem Niveau der Heimatforschung. Es wurde also gesagt, das Denkmal wurde dann eingeweiht, aber die Einbettung in den gesamten historischen Kontext ist dann meistens sehr schmal ausgefallen. In Deutschland ist seit 1976 ein richtungsweisender Aufsatz von Reinhard Gusellek, Kriegerdenkmale als Identitätsstiftung der Überlebenden, hat das Ganze wieder einen Aufschwung erhalten. Und er unterstreicht den ideologischen Charakter der Denkmäler, blendet aber auch die Rezeption, vor allem die zeitgenössische Rezeption, weitgehend aus. In Bezug auf den Untersuchungsgegenstand Kriegerdenkmal werden die Kriegerdenkmäler des Deutsch-Französischen Krieges weitgehend ausgeblendet. Im Vordergrund, und das kann man sagen, eigentlich in ganz Europa steht eigentlich die Kriegserinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg, also die Kriege unseres Jahrhunderts. Und hier ist natürlich zu fragen, welche Funktion der Erinnerung eigentlich allgemein zugeschrieben wird. Und Maurice Alvax, ein französischer Soziologe, hat schon in den 20er Jahren gesagt, dass Erinnerung Vergangenes subjektiv identitätsorientiert rekonstruiert. Und gerade diese subjektive Identitätsschaffung macht sich an historischen Daten und auch an historischen Orten fest. Und gerade der Deutsch-Französische Krieg, der in beiden Ländern als besonders erinnerungswürdig gilt, bietet hier eine vergleichende Vorgehensweise an. In beiden Ländern war die Kriegserinnerung an die Bedürfnisse, die Interessen, Erwartungshaltung, auch an die nationalen Konzeptionen. Also wird die Kriegserinnerung in einem ständigen, dynamischen Prozess über die Zeit hinweg immer wieder angepasst. An einer gewollten Kontinuität des Vergangenen macht sich dann eigene Identität und eigene nationale Identität fest. Das heißt aber nicht, dass sich jede Generation im Prinzip Identität neu schaffen muss, sondern man übernimmt eine tradierte Formensprache, eine symbolische Vernetzung, die im Nationalen auch eine Konstante bildet. Und sowohl der deutsche Sieg als auch die französische Niederlage machen sich in der Errichtung von Kriegerdenkmälern vor allem dann, also ab 1870, 71 fest. Und an den Denkmälern konstituiert sich auch ein sehr stark ausgeprägter Erinnerungskult. Die Aktualisierung des Gefallenenkultes ist zum einen das singuläre Ereignis der Einweihungen und zum anderen natürlich die riesigen Erinnerungsfeiern über die Zeit hinweg. Denn nicht nur der Sieger darf Ruhm und Ehre für sich beanspruchen, auch der Verlierer darf zur Identifikation mit dem Vaterland auffordern. Und jetzt zur Funktion der Kriegerdenkmäler. Neben der Funktion der Erinnerung an die Toten muss natürlich dem gewaltsam verlorenen Leben ein Sinn gegeben werden. Das Sterben im Krieg wird von den Überlebenden, und zwar nachträglich, als Opfer für die Nation interpretiert. Die politische Instrumentalisierung des Kriegstodes zielt also auf die jeweilige Staatsform. Das ist dann zum einen in Frankreich die Französische Republik, zum anderen natürlich das Deutsche Kaiserreich, obwohl natürlich beide Staatsformen im August 1870 noch nicht bestanden. Das ist tatsächlich die nachträgliche Sinngebung, die die Überlebenden den Gefallenen zuschreiben und die dann für die Überlebenden und die nachfolgenden Generationen Gültigkeit haben sollen. Denn man will an den Kriegerdenkmälern kollektive Zukunftsperspektiven also ableiten, vor allem nationale Identität stiften, also konstruieren, um ideologische Grundwerte demonstrativ zu bekräftigen und auch nachfolgende Generationen in diese überindividuell geltende Werteordnung zu stellen. Abzulesen ist das natürlich nicht nur an der Ikonografie der Denkmäler, sondern auch an den Inschriften, in denen die Denkmalstifter den Sinn, den sie dem Denkmal geben wollen, festschreiben. Der politische Anspruch der Denkmäler ist auf der Sieger- wie auf der Verliererseite identisch, nämlich der Heldentod wird in patriotischer Überhöhung Vorbildfunktionen zugewiesen, hinsichtlich staatskonformen und staatstragenden Bewusstsein. Bezüglich der Stifterkreise ist jetzt gerade hier bei den Denkmälern also ein deutlicher Unterschied festzustellen. Die deutschen Denkmäler gehen auf militärische Stiftungen zurück, was im Falle eines Sieges ja auch wesentlich einfacher ist. Und auf französischer Seite treten hier zivile Stifterkreise auf, die natürlich die Trauer in einem zivilen Totenkult besser zum Ausdruck bringen können, also auch die Niederlage besser aufarbeiten können. Der Sieg wurde generell zu einem gottgewollten Sieg auf deutscher Seite und Hoffnung an Rückkehr von Elsass-Lothringen wieder an Frankreich wurde zum Träger des Revanche-Gedankens. Der Krieg an sich wurde aber nie in Frage gestellt, obwohl das Ausmaß der Schlachtfelder um Metz und auch Weißenburg und Berg allgegenwärtig war. Die identitätsstiftende Funktion der Kriegerdenkmäler will ich also jetzt an den Denkmälern der Schlachten vom 4. und 6. August, Weißenburg und Wörth und vom 14., 16. und 18. August um Metz näher erläutern, weil gerade diese Schlachten auch durch die Grenzverschiebung dann Aussagen erlauben zur nationalen, zur regionalen und auch zur lokalen Identität. Man kann darin auch sehr gut Mentalitätsunterschiede auf sehr engem Raum festmachen. Natürlich ist ja auch immer der Augenmerk auf das Nationale. Daran kann man dann auch nationale Ambivalenzen auf der deutschen und französischen Seite festmachen. Und das Ganze natürlich auf dem Hintergrund der zeitlichen Dauer von fast 40 Jahren kann man tatsächlich quantitative und qualitative Unterschiede aufweisen. Jetzt hätte ich gerne die erste Karte. Das ist schon die bekannte Karte zur Orientierung. Die roten Bündchen sind also die Schlachtenorte. Exemplarisch bietet sich also für die Untersuchung der Kriegerdenkmäler in Erinnerung an den deutsch-französischen Krieg der Sonderfall Elsass-Lothringen an. Grenzverschiebung, Herrschaftswechsel und Sprachgrenze führen hier zu einer hohen qualitativen Verdichtung. Die ersten schnell aufeinanderfolgenden Schlachten von Weißenburg und Wörth, und hier um Metz, wobei man hier dann sieht, dass hier ist als Gravelotte, Mastertour und Saint-Privat. Mastertour liegt also jenseits der neuen deutsch-französischen Grenze auf innerfranzösischem Gebiet. Und diese Schlachten werden mit Blick auf die Erfahrung der Besatzungszeit und der späteren Annexion, waren diese Schlachten von besonderer Bedeutung, gerade für die kollektive Identität beider Nationen. Also zum einen lässt sich die nationale Erinnerung auf französischem Gebiet sehr gut mit deutscher Erinnerung auf reichsdeutschem Gebiet kontrastieren. Zum anderen, was in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, da die Sprachgrenze ja ungefähr hier verlief, hier handelt es sich um einen, französischsprachigen Raum, um Metz. Natürlich auch dann wieder die Frage, wie die Altdeutschen mit den Annektierten zusammengelebt haben und wie sich auch hier dann auf lokaler Ebene Identität festgemacht hat. Also Lothringen befand sich hier in einer schwierigen Doppelsituation. Es wurde ja geteilt, es gab diesen französischen Teil, der an Frankreich verblieben war, und den annektierten Teil. Und zum anderen war es natürlich dann nochmal zerrissen durch die Sprachgrenze. Die Doppelfunktion also macht diesen Grenzraum zu einem sehr interessanten Untersuchungsgebiet. Und die ständige Orientierung auf die eigene Nation, das heißt auf Deutschland oder auf Frankreich, war natürlich verbunden dann wieder mit einer Abgrenzung zur feindlichen Nation. Und das ging auf deutsch-französischer Ebene einher mit einer nationalpolitisch motivierten Auseinandersetzung der Einwohnerschaft, also der frankophonen Einwohnerschaft, gegen die Neuankommenden als Deutschen, die dann in das französische Gebiet kamen. Das heißt, es geht mir hier auch hier im Zusammenhang mit den Kriegerdenkmälern vor allem um Metz, um die Frage, wie die Altdeutschen mit den, wie das Miteinander sich gestaltete, der Altdeutschen und der Annektierten. Und genau in diesem Zusammenhang zeichnet sich dann ein besonderer Modus vivendi in diesem sehr spannungsgeladenen Raum ab, der nicht immer wohlgefallen in Paris oder in Berlin fand. Das heißt, es hat sich hier eine eigene Dynamik entwickelt, die teilweise konträr zu nationalen Erwartungshaltungen verlief. Die inneren Probleme des Reichslandes Elsass-Lothringen lassen sich deutlich an den Kriegerdenkmälern, also an der politischen Ikonografie, ablesen. Es gibt also drei Gruppen von Betroffenen. Das sind zum einen die Annektierten, die ehemaligen Franzosen, die nun unter deutscher Herrschaft leben, mit der frankophonen Sprachminderheit um Metz. Zum anderen gibt es natürlich die Franzosen auf innerfranzösischem Gebiet jenseits der neuen Grenze. Und zum dritten natürlich die Altdeutschen, die in dieses Gebiet zuwandern. Und jeder dieser drei Gruppen ist eine spezielle Denkmalikonografie und auch eine spezielle Denkmaltopographie und auch ein spezieller Gefallenenkult zuzuschreiben. Das heißt, die drei Gruppen stehen wirklich nebeneinander und haben eine eigene Formensprache gefunden, ihre Erinnerung festzumachen. Und was in dem Gebiet natürlich ganz interessant ist, wie Herr Böck schon gesagt hat, er hat die Kriegerdenkmäler besichtigt. Die Kriegerdenkmäler stehen bis heute auf den Schlachtfeldern in Weißenburg und Wörth. Es ist nämlich im Frankfurter Friedensvertrag zum ersten Mal festgelegt worden, dass in dem Sinne die Gräber der Gefallenen zu respektieren und zu unterhalten, also zu pflegen sind. Und da es sich auf den Schlachtfeldern zumeist um den direkten Bestattungsort der Gefallenen handelt, wurde diesen Gräbern und dann auch den Denkmälern in dem Sinne ein dauerndes Urrecht zugewiesen, und das gilt eigentlich bis heute. Und man kann also beim Besuch der Schlachtfelder im Prinzip auch den Schlachtenverlauf folgen, da das natürlich genau an der Stelle, also entweder an der Lazarettstelle des Regimentes oder halt genau an der Stelle, an der die Toten bestattet wurden, das Denkmal errichtet wurde. Zu unterscheiden sind also auch neben den drei betroffenen Gruppen zwei verschiedene Gruppen von Denkmälern. Es gibt also nationale Denkmäler auf nationalem Territorium, das heißt französische Denkmäler auf innerfranzösischem Gebiet und in dem Sinne deutsche Denkmäler auf annektiertem Gebiet. Und zum anderen gibt es aber in jedem Land Denkmäler des Kriegsgegners. Das heißt, es gibt in Frankreich Denkmäler, deutsche Denkmäler, und es gibt natürlich auch in Elsass-Lothringen Denkmäler der Annektierten, die ihrem Gefallen natürlich auch Denkzeichen setzen wollten. Ich würde jetzt also zuerst Lothringen vorstellen und danach das Elsass und dann versuchen, in einem letzten Teil das Verbindende in der Kriegserinnerung beider Regionen aufzuzeigen. Jetzt bräuchte ich nochmal die Sprachenkarte. Die annektierte französischsprachige Stadt Metz war durch die Ereignisse von 1870-71 national gespalten. Die jährliche Erinnerung an die Augustschlachten war zum einen natürlich für die einheimische Bevölkerung die Erinnerung an die schreckliche Zeit des Krieges, der Besatzung und die Folgen der Annexion. Man hat ja die nationale Heimat verloren. Zum anderen zeigt sich aber an den Erinnerungstagen der Altdeutschen, also der Zugewanderten, dann immer mehr, dass man der Stadt Metz ein deutliches deutsches Gepräge geben wollte. Und man wollte auch bewusst die tiefe Verbindung an das Deutsche Kaiserreich nach außen manifestieren. Und das Ausmaß der Feierlichkeiten in der Stadt Metz, also der Deutschen, der Altdeutschen, steht in einem direkten Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Je höher die deutsche Zuwanderung war, umso intensiver wurden auch die deutschen Erinnerungsfeiern. Es war 1875 so, dass 15% der Bevölkerung von Metz altdeutsch war und um 1890 hält sich das Verhältnis von einheimischer Bevölkerung und altdeutscher Bevölkerung etwa die Waage. Dazu muss man sagen, dass Metz zur größten Garnison des Deutschen Reiches ausgebaut wurde. Es kommen hier auf einen Zivilisten 4,5 Militärangehörige, wohin im übrigen Deutschen Reich auf einen Zivilisten ein Militärangehöriger kommt. Und verschärft wurde natürlich das gespannte Verhältnis der frankophonen Stadt durch die nahe deutsch-französische Grenze, die ja nur wenige Kilometer westlich von Metz verlief. Und nur ein kleiner Teil des Schlachtfeldes um Marcelin ist an Frankreich verblieben. Das sichtbare Zeichen, die Grenze war nämlich visualisiert durch die deutschen Grenzpfähle, dann später auch durch französische Denkmäler, die direkt an der Grenze errichtet wurden, war also entscheidend für den Rahmen der Erinnerung. Und es bildeten sich, dann national sich gegenüberstehende, hier Gravelotte und hier Marcelin, sich national gegenüberstehende Erinnerungsorte diesseits und jenseits der Grenze, die tatsächlich nur 10 Kilometer voneinander entfernt waren. Entstehungsgeschichtlich konzentrieren sich die Denkmäler im gesamten Raum auf die Zeit direkt nach dem Krieg, also etwa 1870 bis 1875. Die Trauer um die Toten war noch wach und es wurden also in dieser Zeit sehr viele Denkmäler errichtet, ungefähr die Hälfte der 140 Denkmäler. Also insgesamt gibt es in dem lothringischen Raum ungefähr 140 Denkmäler und wie gesagt, der Hauptteil in der ersten Zeit nach dem Krieg und das gilt sowohl für die Franzosen wie für die Deutschen wie auch für die Annektierten. Auf deutscher Seite gibt es einen zweiten Höhepunkt, 1895, zum 25-jährigen Jubiläum der Schlachten und 1910, als die Schlachten schon 40 Jahre zurücklagen. Die Sonderform gemeinsam erinnernder Denkmäler, das heißt Denkmäler, an denen explizit Deutsche und Franzosen gemeinsam gedacht wird, findet sich erst zum Ende des Jahrhunderts. Und deutliche regional und autonomistisch konnotierte Denkmäler der annektierten Bevölkerung erst 1908 und 1909, in Lothringen 1908 und im Elsass 1909, als in einer Phase der deutsch-französischen Entspannung es der annektierten Bevölkerung erlaubt wurde, auch ihren Gefallenen in sehr großen Denkmälern zu erinnern. Setzt man nun die zeitliche Verteilung der Kriegerdenkmäler im Verhältnis zu ihrer ikonografischen Formensprache, so gibt sich für die erste Zeit des Krieges etwa bis 1890 ein sehr einheitliches Bild, auf deutscher Seite, annektierter Seite und französischer Seite. Und zwar ein Bild der am Grabkult orientierten schlichten Denkmalsgestaltung. Das sind also eher Grabmäler, als es Siegesmäler sind. Und generell gilt dies für die Annektierten durch die Zeit hindurch. Die Annektierten haben ihren Gefallenen reine Trauer. Und Fragen, von denen sich zeigt, dass sie doch Antworten ermöglichen, die außerordentlich aussagehaltig sind. Dieses ist ja, glaube ich, mal eine erste Bemerkung, die uns über den Gegenstand als solchen hinaus einfach auch darauf verweist, dass Geschichtsforschung immer deshalb auch wieder neu sein kann, weil neue Fragen auch Antworten zutage fördern. Dies können wir, glaube ich, an diesem Punkt besonders deshalb, weil alles, die so sinnfällig eigentlich zu greifen ja, ist und trotzdem nicht gegriffen wurde, bis es jetzt, also es ist ja nicht sozusagen jetzt eine ein einzelner Forschungsvorstoß, sondern das ist eingebettet in eine ganze Reihe von ähnlichen Bemühungen, nun also doch plötzlich in seinem Wert als aussagekräftiges historisches Relikt erkannt wird. Dies also vielleicht als nur zur ganz großen Einordnung, zur etwas kleineren Einordnung, jetzt geeignet in unsere Diskussion. Nun kann dieses ja sehr schlecht parallelisiert werden, weil in den 1870 gab es hier keinen Krieg, also wenn wir jetzt von Rom vielleicht absehen, aber das war ja nun also hier eine Schlacht eher unter scheinbaren Ausmaßes im Sinne der militärischen Auseinandersetzung. Dieses können wir ja schlecht parallelisieren, gibt es natürlich auf italienischen Boden auch viele Schlachtendenkmäler, das ist dann der Erste Weltkrieg. Ich würde mal, vielleicht normalerweise soll man ja nicht versuchen, eine Diskussion, wie so schön heißt, zu strukturieren, aber es legt sich hier in diesem Fall vielleicht nahe, dass wir zunächst einfach noch diese Nachfrage an Frau Maas zu dem hier behandelten Sachverhalt und im zweiten Teil der Diskussion vielleicht also auf Vergleichbares, nun aber für den Ersten Weltkrieg, im Gebiet Südtirol, denn hier waren wir nur hier, war noch keine Schlacht im Ersten Weltkrieg, hier eigentlich. Dann eben an der Dolomitenfront, nicht wahr? Und dann natürlich also hier die ganz großen Schlachten, dann. Im Osten, ja. Dass man das vielleicht als sozusagen, wie weit sich das hier Überlegungen ergeben, ja. Aber dass wir vielleicht zunächst also einfach nochmal bei diesem Inhalt des Vortrags bleiben und dem, was über diese Bedeutung von Schlachtdenkmälern, Kriegerdenkmälern in diesem elsässischen und vor allem in dem lothringischen Raum gesagt worden ist. Und da frage ich nun, wer da fragen möchte, Bemerkungen machen möchte. Ja, Frau Catalano. Ich wollte fragen, haben Sie vielleicht auch Museen besichtigen, zum Beispiel darüber? Weil ich weiß, zum Beispiel hier in Italien, jetzt kann ich nicht auf Trento oder Triest sprechen, aber über die Risorgimento, so ein bisschen. Ja, weil jetzt mein Kollege, der hat schon mit mir ein Doktorat gemacht, er hat die wichtigsten Museen del Risorgimento in Italien studiert, in dieser Perspektive. Darf ich fragen, Museen, die wann errichtet worden sind, gebaut worden sind als Architektur? Ja, auch die Denkmäler, ja. In dieser Zeit? Ja, in dieser Zeit. Ja. Und so, ich bin. Die Architektur ist aber, glaube ich, in diesen Fällen nicht so wichtig. Nein, ja, die Architektur nicht. Ma la collezione, die Kollektion in den Museen ist wichtig. Und so, ich wollte Ihnen fragen, Frau Maas, ob Sie aber vielleicht auch Museen neben die Denkmäler studiert. Ja, es gab also zeitgenössisch, gerade auf den Schlachtfeldern, in jedem der Orte ein Kriegsmuseum. Und in dem Kriegsmuseum war also der Schlachtenverlauf, diese militärtaktischen Studien zu finden, zum anderen natürlich auch Funde von den Schlachtfeldern. Man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich den Sammel- und Massengräbern das ewige Ruherecht zugestanden wurde und den Offiziersgräbern. Das heißt, die Einzelgräber wurden nach Ablauf einer bestimmten Frist zusammengelegt. Und was man dann auf den Schlachtfeldern und in den Gräbern gefunden hat, kam in die jeweiligen Museen. Und dazu muss man sagen, dass also Gravelotte ein Kriegsmuseum hatte und Maas la Tour ein Kriegsmuseum. Und das Kriegsmuseum von Gravelotte kann man heute noch besichtigen. Das ist also das sind sehr kleine Kriegsmuseen, das sind im Prinzip Privatsammlungen von Einheimischen, die natürlich dann durch diese Kriegstrophäen sich dann nochmal eine lukrative Einnahmequelle versprochen haben. Es ist also heute so, wie gesagt, Gravelotte zu besichtigen, wohingegen in Maas la Tour das Kriegerdenkmal, das ja eigentlich dann ein französisches Kriegsmuseum war, ist heute geschlossen. Das war genau das Pendant. Es waren also die gleichen Dinge dort zu finden. Das ist also heute geschlossen. Es wurde zweimal dort eingebrochen und von Vegetariersammlern ausgeraubt. Und man hatte auch kein Bedürfnis mehr, das Kriegsmuseum nochmal zu eröffnen. Aber Gravelotte übernimmt jetzt die Funktion. Aber die Museen sind sehr wenige. Das sind halt lokale, kleinere Museen. Ja, ich glaube, das muss man sehr unterstreichen. Also das ist in gar keiner Weise vergleichbar, diese Museen. Das sind also eben wirklich Sammlungen ganz zufälliger Art. Das ist also gesagt worden, nicht was die Bauern dann beim Pflügen, nicht damit da also auf so eine Kurassierausrüstung stoßen sie für einen Ton, dann kommt es da also hier in einem solchen mehr als Halle eigentlich, als ein wirkliches Museum und hat die Musee, die Denkmäler waren für die Identitätsstiftung von ungleich größerer Bedeutung als diese Ausstellungsräume, ja, und diese wenn man sagen will, Museen, haben sie in keiner Weise vergleichbar mit der Bedeutung der Risorgimento-Museen in Italien. Das ist, glaube ich, ohne dass ich jetzt hier konkrete Forschungen gemacht hätte, ist, glaube ich, ganz eindeutig zu sagen. Ja, Herr Bücker. Ja, vielleicht noch etwas mehr zur Rezeption. Denn Denkmäler haben natürlich, das ist ja sehr, sehr deutlich geworden, hinter denen steht ein bestimmtes Konzept der Identitätsstiftung. Aber eine andere Frage ist natürlich die, inwieweit dieses Konzept rezipiert wird von Veteranenorganisationen. Also es kann, wie üblich gibt es Gedenktage, es kann Denkmäler geben, die eine bestimmte Botschaft vermitteln wollen, aber es ist natürlich eine zweite Frage, ob diese Botschaft auch aufgenommen wird von der Masse derer, die sie eigentlich erreichen sollen. Das ist natürlich eine andere Frage, eine neue Frage, nicht unbedingt das Thema der Untersuchung, aber vielleicht ist das... Ja, aber wie gesagt, es ist erwähnt worden, dass Veteranenverbände dort tagten. Natürlich wäre es wichtig zu erfahren, wie viele Teilnehmer hat es an solchen Gedenkfeiern gegeben, welche Veteranenverbände waren es. Es gab in Deutschland ja ein grünes Vereinswesen der Kriegervereine, das war die stärkste Massenorganisation überhaupt. Es hat keine Vereine gegeben, die so viele Mitglieder besaßen wie die Kriegervereine. Es wäre natürlich wichtig, das ist eine schwierige Frage, sprengt vielleicht im Rahmen, aber es wäre nicht unwichtig zu erfahren, ob in diesem Kriegerverein, in welchem Kriegerverein, nur in den Elsass-Lothringischen Kriegerverein oder dann auch in den eigentlich rheinisch-deutschen Kriegerverein, die Erinnerung an diese Schlachten auf die gewünschte Art und Weise aufrechterhalten wurde. Also soweit ich das verfolgen konnte, ist natürlich in dem Zusammenhang mit diesem wirklich riesigen und bedeutungsvollen Schlachtfeldtourismus, vor allem also um Metz, ist festzustellen, dass es vor allem die reichsdeutschen Kriegervereine sind, die immer wieder nach Weißenburg und Wörth kommen, im Prinzip das Geschehen des Krieges nochmal neu erleben. Die haben also tatsächlich Tagesmärsche über die Schlachtfelder auf sich genommen von 4 bis 5 Tagen, haben ihre eigene Vergangenheit neu erlebt und haben auch immer wieder Jüngere mitgenommen, so quasi zur Erbauung auf den Schlachtfeldern, auf die nationale Einheit hin einzuschwören. Und das wird also zum einen in den Erinnerungsfeiern immer wieder betont. Der Zuspruch der Erinnerungsfeiern ist also wirklich riesig. Das sind also auf deutscher Seite, wie gesagt, 10.000, 15.000 Teilnehmern in den großen Schlachten und Gedenktagen dann 1895 und 1910 nimmt das ein Ausmaß von 40.000 bis 50.000. Auswärtige, also es sind dann Auswärtige nicht aus Elsass-Lothringen, sondern tatsächlich aus dem Deutschen Reich, die an den Feiern teilnehmen. Und es ist tatsächlich auch so, dass einige Kriegervereine Kopien der Denkmäler, also die Rezeption der Denkmäler, mit nach Hause genommen haben. Es gibt also im Westfälischen einen Ort, der heißt Borkholzhausen, und das ist das Infanterieregiment Nummer 13, das Westfälische. Die kamen 1895 auf die Schlachtfelder, haben das Denkmal ihres Heimatregimentes gesehen und haben im Prinzip in ihrem Ort 1896 ein identisches Denkmal, also als Souvenir an Colombi-Borni, dort errichtet. Also die Rezeption, was ich auch in den Quellen gefunden habe, auch diese immer wieder, diese immer stärker werdende, Publikationen zu den Denkmälern, die Schlachtfeldführer, das sind ja nicht nur Schlachtfeldführer, die im Metz herausgegeben wurden, die sind in Berlin und an den bedeutenden Orten herausgegeben und wurden auch als Geschenke in der Schule verteilt. Also es stand dahinter wirklich ein deutlich erkennbarer Anspruch und ich glaube, dass man zur Rezeption sagen kann, dass es tatsächlich als die Symbole nationaler Einheit rezipiert wurde. Es kam sogar so weit, dass 1910 in einem öffentlichen Gelöbnis der Veteranen- und Kriegerverein, der Auswärtigen, an den Denkmälern die nationale Einheit beschworen wurde. Natürlich dann immer wieder mit Blick auf äußere und innere Bedrohungen. Also sie dienen hier tatsächlich als ganz deutlicher Integrationsfaktor. Dazu ist zu sagen, also wenn wir jetzt bei den Kriegervereinen sind, die Rolle der Frauen, der besuchenden Frauen auf den Schlachtfeldern war so, dass die Männer auf die Schlachtfelder sind und die Frauen sollten im Metz einkaufen gehen. Das wurde also tatsächlich den Frauen angeraten, das findet sich immer wieder. Französischer Schick. Ja, französischer Schick. Und gutes Essen, das war also, das war gerade in dieser Region ganz deutlich geteilt. Wohingegen auf französischer Seite das Erinnerungskonzept in dem Sinne kein ausgeprägt militärisches Erinnerungskonzept war, sondern ein Konzept der zivilen Bevölkerung. Das zeigt sich auch in den Erinnerungsfeiern. Die sind auf deutscher Seite sehr ernst, sehr getragen, sehr militärisch. Also der Bierausschank wird nach 2 Jahren bei den Erinnerungsfeiern verboten, weil es hier natürlich zu Ausfallserscheinungen der Teilnehmer kam. Und auf französischer Seite ist es so, dass das Ganze eher einen Volksfestcharakter annimmt. Also man ging nach Mastertour, nahm an der Messe teil, ging zum Denkmal, legte am Denkmal Grenze nieder und besuchte dann die Schlachtfelder mit der gesamten Familie, zum Teil auch mit Picknick in der Gegend. Also das war ein sehr viel familiärer und zivilerer Rahmen und ging auf deutscher Seite dieses militärisch ernste, getragene, ganz bewusst gesteuert war. Und zu den Schlachtfeldern ist auch noch zu sagen, dass die Schlachtfelder auf Anordnung von Wilhelm I. und später dann nochmal von Wilhelm II. Nicht verändert werden durften. Sie sollten als nationale Erinnerungsfelder bewahrt werden und selbst Interessen von Stumm und Thyssen, die dort als industrielle Industrieanlagen anlegen wollten, man hat ihnen gesagt, nur unter Bewahrung des Schlachtfeldcharakters und dann haben sie darauf verzichtet. Vielleicht darf ich da noch eine kleine Arabeske dazugeben, gerade zu dem zuletzt Gesagten. Die Grenze westlich von Metz ist im letzten Stadium der Verhandlungen noch etwas nach Westen verschoben worden, wofür dann also ein territorial sehr viel größeres Stück bei Belfort den Franzosen zugestanden wurde. Also den Franzosen wurde die Wahl gelassen, ob sie also mit dieser Grenzveränderung eingestanden sind. Sie haben natürlich dann das größere Stück bei Belfort gegriffen. Das also für Belfort Bedeutung als Festung von großer Bedeutung war. Diese Westarrondierung des Gebietes bei Metz ist von König Wilhelm I. dezidiert verlangt worden, also Herr Bismarck praktisch also gezwungen, dieses zum Thema zu machen, um die Schlachtfelder, ja, wie wir gehört haben, ist es ja nicht gelungen, alle Schlachtfelder, aber um diese Schlachtfelder mit einzubeziehen in das Reichsland. Auf diesem Gebiet wurden dann später Minettvorkommen entdeckt und in der Zeit, als deutsche Historiker glaubten, dass sich wirtschaftliche Interessen unmittelbar in politische Entscheidungen umsetzen, wurde dann behauptet, diese Westverschiebung, da sieht man die ökonomische Interessensteuerung von Politik, dies, weil hier Erzvorkommen vermutet wurden, wurde im letzten Stadium die Grenze noch nach Westen verschoben, ist natürlich völliger Unsinn, sondern es war ausschließlich, man sieht, Sie haben ja auch gehört, ich bei Wilhelm II. Kümmert sich um den Entwurf selbst, das Denkmal, dass eben hier die allerhöchsten Staatsrepräsentanten selbst sehr intensiv und gerade bei dem Grund, die deutschen Verluste waren in den Metzschlachten, glaube ich, größer als die größten des Krieges und die waren, ich glaube, sogar höher als die Franzosen. Also für Wilhelm I. war dieses ein ganz zentrales Element, diese eben Erinnerung an die nach seiner Auffassung viel zu, also auch strategisch unsinnig Schlachten und diese viel zu hohen Verluste, weil also gerade die preußischen der Adelsfamilien, also eine enorme Blutsäule, gerade in diesen Schlachten, um jetzt zu sagen, hat deshalb dieses große Interesse an den Kriegerfriedhöfen, dass sich unmittelbar dann in eine politische Aktion dieser Art dann umsetzt. Und ich wollte nur, fand es immer so merkwürdig, nicht bei mir, also hier, also eine so klar, auch wellenmäßig abgesicherte Aussage, dann sozusagen von Leuten unter ideologischen Scheuklappen, dann also irgendwie in dieser Weise interpretiert wird, dass man dachte, nun haben die rheinisch-westfälischen Industriellen haben hier also dafür gesorgt, dass die Grenze so läuft, dass also mehr Erzgebiet ins Deutschland kommt. Das, wie gesagt, als eine nebensächliche Bemerkung. Herr Leim hat jetzt noch eine mehr zur Sache gegeben. Ja, ich kann das zum einen nochmal unterstützen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, weil wenn das ökonomische Moment entscheidend gewesen wäre, dann hätte man ja sicher auch noch nie Bier dazu genommen und dann hat man sich eben schwarz geärgert, dass man das nicht getan hat. Später. Weil da eben noch größere Vorkommen entdeckt worden sind. Aber ich wollte eigentlich das nochmal unterstützen, was jetzt auf die Frage von Herrn Pütter gesagt worden ist, und zwar im Hinblick auf das Schlachtfeld, das jetzt hier nicht erörtert worden ist, und zwar durch die Spicherer Höhen zwischen Saarbrücken und Forbach, einfach um zu verdeutlichen, wie die gesellschaftliche Dimension dieser Schlachtfeldfeiern war für jetzt eine deutsche Stadt, die in direkter, unmittelbarer Nähe, also eine altdeutsche Stadt in unmittelbarer Nähe von Schlachtfeldern. Also es wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein sogenanntes Spichererberg-Turn- und Spielfest ins Leben gerufen, das die offizielle Erinnerungsfeier an diese Schlachten war. Es gab auch dort einen großen Schlachtfeldtourismus. Und das sah so aus, wurden große Festgottesdienste sowohl in den protestantischen als auch in den katholischen Kirchen gefeiert und in der Synagoge. Dann fand sich ein gemeinsamer Festzug zusammen nach diesen Festgottesdiensten, angeführt von den lokalen Würdenträgern, von den lokalen Militärbefehlshabern. Dann kam der große Club der Kriegervereine, und zwar aus der gesamten Saarregion in dem Falle, dahinter die anderen Vereine. Man ist dann die 5 Kilometer zu den Schlachtfeldern hingezogen. Auf den Schlachtfeldern gab es eine weitere Erinnerungsfeier und dann kam es praktisch zu den sportlichen Aktivitäten, die aber dezidiert als Erinnerungsfeier gedacht waren. Und es sollte dann, ich habe da solche Aussagen gefunden, eben nicht zu sportlichen Exzessen kommen, sondern das nationale Bewusstsein sollte gefestigt werden durch diese Aktionen. Und da waren auch jeweils mehrere 10.000 Leute auf den Beinen. Ja, vielen Dank, Herr Leine. Ich glaube, das war eine Ergänzung, nicht? Da brauchen Sie nichts. Ja, das sage ich. Eine ganz kurze Frage nach der Finanzierung dieser Denkmäler. Ich meine, die identitätsstiftende Funktion eines Denkmals beginnt nicht erst mit der Errichtung, sondern auch mit dem Umlauf von Subskriptionsbogen und so weiter. Ich erinnere mich an das Gustav Adolf Denkmal in Leipzig, das eine großartige Bedeutung gehabt hat für die protestantischen, sächsischen Protestanten und die, für deren Vorbereitung ja 2 Jahre vorher eben Bogen verschickt worden sind, Geldsammlungen organisiert worden sind und so weiter. Da haben wir auch in Zentino einige Beispiele dafür, aber wie gesagt, erst später. Also wieder zu ob die Rahmen der Kriegsvereine und so weiter gesprengt worden sind. Es ist also so, dass bei den nationalen Denkmälern, also auf französischer Seite, das Nationaldenkmal von Marsdorff ist tatsächlich ein Nationaldenkmal mit einer nationalen Ausschreibung. Es konnte also Gesamtfrankreich konnte für dieses Denkmal auf innerfranzösischen Krieg spenden und hat es auch gemacht. Und es wurde auch immer als Nationaldenkmal verstanden. Das deutsche Nationaldenkmal, das es bei Gravelotte gab, das war also ein großer Aussichtsturm, der aber Jahre später wieder niedergelegt werden musste, wegen der militärischen, weil die Forts ausgebaut wurden, war auch national, also eine nationale Ausschreibung im gesamten Deutschen Reich. Wohingegen aber die Denkmäler der Kriegervereine, also die eigentlichen Denkmäler, die Grabdenkmäler auf den Schlachtfeldern, werden von den Kriegervereinen, von den Veteranenverbänden, von den Offizieren initiiert. Und es ist so, dass die Finanzierung sich hier tatsächlich auf den militärischen Kreis beschränkt. Es gibt nur eine Ausnahme, es gibt ein Denkmal, hat eine Ehefrau mitgespendet, ganz explizit. und die Vaterstadt. Und im Prinzip, das ist das einzige Denkmal, an dem auch private Trauer thematisiert wird. Also ansonsten wird Trauer dann nur national konnotiert, das Leid der Familie mit ausgegrenzt. Und in dem Moment, wo hier ein ziviler Stifter mit federführend ist, ist auch die Möglichkeit gegeben, hier zivile Trauer zu äußern. Die regionalen Denkmäler der Annektierten sind ganz bewusst von der deutschen Verwaltung als regionale Denkmäler erlaubt worden. Das heißt, die Ausschreibung war auf Lothringen, es hieß also in dem Denkmal zu Lothringen, es ist auf Lothringen zu beschränken und auf französische Offiziere. Und im Elsass war es so, das Elsässische Denkmal hat einen ganz deutlichen pro-französischen Anspruch in Erinnerung an alle Kriege im Elsass. Da war es möglich, dass auch von Frankreich ausgestellt werden durfte. Ja, es scheint jetzt keine Wortmeldung mehr vorzuliegen zu diesem. Ja, bitte. Ja, in Beziehung auf diese Land- oder diese regionalen Denkmäler, waren sie auch von Veteranen gestiftet? Oder waren sie auch so von Adelsfilialen gestiftet und herausgefordert? Und wenn so, was für Subventionenlisten gab es noch, dass man einsehen könnte und mal sehen, was für Offiziere sie waren oder was für Stand sie hatten? Also ist es so, dass mit den Subskriptionslisten habe ich bis jetzt also kaum Glück gehabt, da habe ich sehr wenige gefunden. Ich habe da nur immer wieder in den Einweihungsreden oder auch in den Beschreibungen der Denkmäler gefunden, wer eigentlich zur Stiftung aufgerufen war. Die Regionaldenkmäler sind vor allem halt von der Zivilbevölkerung getragen worden, mit Zusatz, dass, wie gesagt, in Lothringen französische Offiziere spenden dürfen, und da sind es wirklich die berühmten Familien, die am Krieg teilgenommen haben, spenden hier, und natürlich auch die auf Frankreich nahegelegenen Festungen. Von dort kommt auch sehr viel Geld und Unterstützung. Und haben Sie denn achten gesehen, warum diese Unterschiede zwischen Elsass und Lothringen in diesen Beziehungen? Ja, man wollte auf jeden Fall in Lothringen, so wie ich das jetzt sehe, das Protestpotenzial, also man glaubte, man kann es durch eine Einschränkung der Finanzierung, hätte man es besser in der Hand, es kann da niemand kommen und kann sagen, es ist ein national-französisches Denkmal. Man muss dann immer sagen, es ist ein regional konnotiertes Denkmal. Wohingegen im Elsass war man sich sicherer, dass es nicht zu nationalpolitisch motivierter Auseinandersetzung kommen könnte, was natürlich dann nachher ganz anders ausgegangen ist. Und beim Besuch dieser Denkmäler, wie weit war es verbreitet unter den Elsässern derselben? Ja, die sind also auch in großem Maße nach Weißenburg und Wörth, um ihre Trauer auszudrücken, was für aber dann das Oberelsass sehr viel wichtiger war dann auch, wie im Vergleich zu Maslatur, der Übertritt über die deutsch-französische Grenze nach Belfort. Da gab es ein ganz anderes Integrationszentrum, aber Weißenburg und Wörth lag dann eher ja, in einem lokalen, regionalen Rahmen. Und es sind sehr viele Elsässer aber dann auch nach Metz gekommen zu den Erinnerungsfeiern und da natürlich dann auf die französische Seite nach Maslatur. Man wollte auf französischen Boden. Das wird auch immer wieder in den Quellen gesagt, dass zahlreiche Annektierte, auch Elsässer, die Grenze überschritten haben. Die Grenze wurde ja immer kontrolliert, besonders zu den Feierlichkeiten. Und die französische Seite wusste ganz genau, wer zu welchem Zeitpunkt in welcher Masse die Grenze überschritten hat. Ja, damit können wir. Ist noch eine Frage? Ja, und ganz schnell. Ja. Ich wollte jetzt mal die Frage geben. Ja. Kommen wir wieder an Identitätsfragen und ich wollte einfach zwei kurze Fragen stellen von Frau Maas. Ich frage mich, ob von dieser Kriegsdenkmäler-Studie, also irgendwie was über eine spezielle regionale Identität ableiten kann. Es sieht so aus, als ob habe ich keine Karte mehr. Auf jeden Fall, also die Unterschiede zwischen Elsass und Lothringen irgendwie stark sind. Interessant wäre auch, ich nehme an, dass also eine Studie, ein Vergleich zwischen diesen Kriegerdenkmälern in Elsass, Lothringen und auch also in Frankreich und in Berlin. Also es ist jedem bewusst, dass die Siegessäule in Berlin und andere auch Denkmäler irgendwie eine andere Bedeutung als in Lothringen erscheint. Also, und haben und irgendwie auch etwas ähnlicher, Sie haben gesagt, in Mörfen und Weißenburg im Gegensatz zu Lothringen irgendwie haben. Und mein Punkt also ist einfach zu verstehen, ob es irgendwie Elsass, Lothringen eine starke regionale Identität, auch nach diesen 45, also unter deutschen Herrschaft, also bekommen haben oder einfach verstärkt haben oder gar nicht. Das ist die erste Frage. Schade, dass Herr hier nicht mehr da ist. Interessant auch wäre zu wissen, ob die Tatsache, dass ein Reichsland diese Gegend war und nicht eine preußische Provinz, also irgendwie eine solche eine Erbe irgendwie hintergelassen hat oder nicht. Und die zweite Frage ist also die Rolle der Religion, immer so in dieser Richtung, also eine regionale Identität zu verstärken oder einfach zu bilden. Ich frage mich, ob aus dieser Studie über die Kriegsdenkmäler, was über die Rolle der Religion in diesem Sinne ableiten kann. Ja, es ist also zuerst mal zu der nationalen Identität, wie gesagt, Weißenburg und Wörth hat genau die gleiche Formensprache wie das übliche deutsche Kaiserreich. Regionale Identität ist in der Gegend von Metz zunächst französische Identität. Also die, wie gesagt, die Hoffnung war immer die Hoffnung auf Frankreich, an Frankreich wieder zurückzukommen. Die Inschriften waren hier französisch, es waren französische Bibels, es waren also Zitate auf Französisch, die immer wieder die Konnotation der Hoffnung angesprochen haben. Das war zunächst tatsächlich eine rein, die regionale Identität von Metz war pro-französisch, also war eine französische Identität. Das hat sich dann erst ab 1890 geändert und als das Regionaldenkmal errichtet wird, dann kommt auch eine regionale Formensprache. Es wird zwar ein Siegesgenius dargestellt, der einen Soldaten in den Armen hält, das ist aber ein lothringischer Soldat, der ist in dem Sinne als Einheimischer, sollte der konzipiert werden von dem Künstler und der Künstler war auch ein Einheimischer. Das war also ganz besonders wichtig. Im Elsass ist das Problem dieser elsässischen Tradition, das ist sehr viel schwerer festzumachen, weil hier dieser Widerstand, also dieses extreme Beharrungsvermögen zum Beispiel an Frankreich ist hier nicht in dem Maße gegeben. Und die Formensprache ist eigentlich eher eine allgemeine Formensprache und am Regionaldenkmal wird aber wieder ganz eindeutig auf das Schicksal der Region, auch in den Revolutionskriegen, zurückgegriffen. Man will zwar dann französische Kriege erinnern, aber ganz bewusst das Kriegserlebnis in der Region. Und die Formensprache ist aber hier eine ganz allgemeine, klassische Denkmalssprache. Also, das ist da eher in den Feierlichkeiten abzulesen, als jetzt tatsächlich ganz explizit jetzt zu sagen, das ist ein lothringisches Denkmal und das ist ein elsässisches. Das zum einen. Jetzt, was in dem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, in Lothringen gab es aber trotzdem einen sehr starken Widerstand dann gegen Preußen, und zwar sieht man das dann 1918. Es werden ganz bewusst die Denkmäler der preußischen Eliteeinheiten zerstört. Das sind auch die mächtigsten Denkmäler, aber ganz bewusst wird gegen Preußen agiert und das wird auch in den Quellen gesagt. Ja, und die, es ist natürlich so, dass jetzt in Bezug auf französische Denkmalskonzeption in Frankreich ist es ja so, es gibt ja erstens mal die Zeit des Krieges bis Sedan, und dann ja der republikanisch geführte Krieg gegen Deutschland. Und das heißt, in Innerfrankreich gibt es nämlich dann auch wieder ganz andere Denkmäler, und zwar republikanische Denkmäler an die Toten, die dann wieder ganz anders aussehen als natürlich die im Grenzraum. Das war dann der Krieg des Kaiserreiches gegen Deutschland und da zieht man sich auch wieder auf den historischen Hintergrund zurück. Und was ich angesprochen habe mit der republikanischen Marianne, das ist eine sehr zögernde Darstellung jetzt im Grenzraum. Also das ist das, es gibt da in Frankreich noch eine sehr viel differenziertere Erinnerung als jetzt im Deutschen Kaiserreich. Ja, ja, also darf ich sagen, wir sind jetzt, wir haben jetzt 11 Uhr und wir sollten, meine ich, um 11:30 Uhr auf jeden Fall dann also mit dem zweiten Referat beginnen. Wir würden dann also jetzt zum zweiten Komplex hier übergehen. Ich hatte das Gefühl, also keine direkte Wortmeldung bisher, aber das Gefühl, dass Herr Aram, Herr Safifal vielleicht auch jetzt noch etwas angeregt von diesen Darlehen von 1870 zu denen, dass es ja kein Wort da gibt, aber etwas über Kriegsdenkmäler zum Ersten Weltkrieg hier sagen wollen. Ja. Ja, vielleicht am Anfang, danke. Doch etwas über die Zeit 1870 bis 1940. Hier sieht natürlich man deutlich die verschiedenen historischen Entwicklungen zwischen Elsass-Lothringen und Dresden. Trento und Dresden sind keine neu annektierten Gebiete und es gibt in dieser Zeit nichts Ähnliches. Und es gibt auch in Österreich in dieser Zeit oder gibt es nur eine sozusagen eine schwache historische, kriegerische Tradition? Ich meine, in dieser Zeit hat Österreich zwei Kriege verloren, 59 und 66. Und die Symbole der österreichischen militärischen Tradition gehören einer fernen oder nahen Vergangenheit, Prinz Eugen und Radetzky. Aber doch gibt es auf österreichischem Gebiet, auch in diesem Zeitalter, einen gewissen Kriegersymbol, Denkmäler zum Beispiel. Es ist auch zum Beispiel auch in der Stadt Trient typisch, 1806 und 90 wird das große Dante-Denkmal am heutigen Bahnhofplatz errichtet. Und diesen Symbolen der italienischen Kultur stehen die politischen Symbole Österreichs gegenüber, zum Beispiel, ja, natürlich kurz nachher Denkmäler in vielen italienischen Städten Österreichs für die ermordete Kaiserin Elisabeth. Und derselbe Krieg wird auch zum Beispiel in der Toponomastik geführt. Es ist natürlich zum Beispiel unmöglich, Straßen zu benennen mit Namen bedeutenden Persönlichkeiten des italienischen Risorgimenti, so wie Cavour. Das wäre aus politischen Gründen unmöglich, aber die Namen der italienischen Literaten sind häufig in der städtischen. Und Sie haben zum Beispiel von Wallfahrten zu Orten der Nation gesprochen. Und eine Wallfahrt zum Grab Dantes in Ravenna war sozusagen eine Pflicht für die studierende Jugend Österreichs. Und jetzt am Schluss ganz schnell für diese Zeit. Ja, und der große Krieg, der Erste Weltkrieg, stellt natürlich auch in Italien Fragen, die ähnliche Bedeutung haben, so wie die Fragen, die Sie jetzt besprochen haben. Schon im Laufe des Krieges entstehen überall Kriegsfriedhöfe. Und am italienischen Gebiet auch österreichische Friedhöfe, die nach dem Krieg von der italienischen Bevölkerung Gott sei Dank respektiert wurden. Zum Beispiel der Vater Adolf Wandruschkas, der in Triest in einem Lazarett im Laufe des Krieges gestorben ist, wurde in einem Friedhof in der Nähe von Triest begraben und dieser österreichische Friedhof in der Hügel in der Nähe von Triest besteht. Aber natürlich, ich meine, das große historische Phänomen ist die Errichtung von Friedhöfen oder von Ossari, ich weiß nicht, wie man das nach dem Krieg gegründet wurde. Das größte Symbol ist der Massenfriedhof von Redipuglia, der an die 12 Isonzo-Schlachten erinnert, wo, ja, ich kann jetzt vielleicht nicht die genaue Zahl angeben, aber eine wirklich riesige Zahl von italienischen Opfern des Krieges begraben wurde. Und manchmal sind diese Friedhöfe auch historische Fälschungen. Zum Beispiel in der Nähe von Indichen besteht ein Ossario, wo italienische Gefallen begraben wurde. In dieser Gegend hat man überhaupt nicht gekämpft. Und zwar, es handelt sich um ein italienisches Symbol, das man gerade im Herzen Südtirol errichtet hat. Oder zum Beispiel macht man, es ist auch geschehen, in rein italienischen Friedhöfen wurden auch österreichische Gefallen begraben, ohne dass kein Wort über die Anwesenheit der österreichischen Soldaten in diesen Friedhöfen ist. Und später hat man auch Symbole errichtet, die als Demütigung für die lokale Bevölkerung galten. Zum Beispiel, das größte Beispiel ist das Siegesdenkmal in Bozen. Und zwar, man hat absichtlich den italienischen Sieg befahren und betont in einem damals am Ende der 20er Jahre noch rein deutschsprachigen Staat. Es war für die Familien sehr schwierig, in einer offiziellen Weise die Toten, die Gefallenen an der anderen Seite der Barrikade zu ehren. Das ist Südtirol für die gefallenen Soldaten und auch für die Slowenen und Kroaten und Österreicher. Man darf natürlich nicht vergessen, dass bis zum letzten Augenblick Slowenen und Kroaten in der österreichischen Armee gegen die Italiener vorangekämpft hatten und es war unmöglich in einer offiziellen Weise diese Toten zu ehren. Und es war auch schwierig, natürlich ist Dresden, aber es sind die Freiwillige in der italienischen Armee, aber auch die Dienst in der österreichischen Armee, österreichischen Armee geleistet haben und die gefallen sind. Und auch in diesem Fall, das wurde wirklich so vom Gesicht der Staat ganz völlig abgerissen. Das ist dem privat geblieben, aber es war unmöglich, an diese Tatsache zu erinnern. Und die letzte Bemerkung, die Entfernung der Symbole der Vergangenheit. Zum Beispiel in Bozen, das ist etwas später geschehen, da wurde das Denkmal von Walter von Vogelweide entfernt, ich meine entfernt vom Hauptplatz und zuerst in die Peripherie versetzt, am Rand der Stadt und dann überhaupt verschwunden. Und dasselbe ist zum Beispiel in Dresden für das Denkmal für Kaiserin Elisabeth geschehen. Man wollte sie, ja, noch heute gerade. Noch heute ist ja, aber heute diskutiert man, vielleicht wird das wieder bald in Platz kommen. Auf jeden Fall bei den Volken man sich von der Vergangenheit entfernen. Danke. Herr Zaffi, ich will ja eine kleine Bemerkung noch wissen. Ich brauche nicht unbedingt ein Mikrofon, das geht schon so auf. Ja, vielleicht ist das so bequemer. Ich würde sagen, es gab zumindest im Regno, also auf italienischem Staatsgebiet, muss es so etwas wie Schlachtfeldtourismus gegeben haben. Ich habe nämlich in Rom eine Broschüre gefunden mit dem Titel Un pellegrinaggio agli Ossari, ich glaube Lombardo Veneto, irgendwo in dieser Größenordnung. Da wird so. Also es ist so ein Pilgerweg eine Pilgerfahrt zu den Beinhäusern. Ne? Und da wird so beschrieben, nicht, was man bei diesem Denkmal sieht und ein Zimmer, in dem Napoleon einmal übernachtet hat und solche Dinge werden hier beschrieben. So Näheres darüber weiß ich nicht, aber es scheint so etwas gegeben zu haben zumindest. Ja, gibt es noch weitere Bemerkungen zu dem Komplex des großen Gedenkens? Wir machen uns jetzt heilig an Kriegerdenkmälern. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnten wir jetzt in eine Pause eintreten. Ja, nicht aber ohne, dass vorher Frau Maas noch einmal herzlich gedankt sei für ihre Darlegungen, die, glaube ich, also auch so über diesen Vortrag hinaus anregend sein können, auch beim Betrachten, bei weiteren Wanderungen. Es müssen nicht Pilgerfahrten sein in die Landschaft, aber wenn Sie jetzt das nächste Mal auf einem solchen Kriegsgräberfriedhof ein jedes Mal sehen, dann werden Sie das vielleicht jetzt mit ganz anderen Augen sehen, nachdem die Augen geöffnet sind. Also das war jedenfalls sehr schön, dass Sie uns das so lebhaft und plastisch alles vor Augen gestellt haben. Vielen Dank, Frau Maas, und ich würde denken, wir können es verantworten, bis halb Pause zu machen. Ja, Herr Fisch, wenn Sie um 11:30 beginnen, werden Sie auch fertig heute. Ne? Ja. Gut. Morgen Abend nach dem Abendessen, also 9:59 Uhr, gebe es die Möglichkeit, den ältesten Trentiner Bergsteiger Gottes, das Mozartchor, kennenzulernen. Er würde für uns ein kleines Konzert in seinem Vereinssitz geben. Das ist gleich neben dem Hotel. Wenn jemand daran interessiert ist, vielleicht kann man Zettel. Sie sagen, nach dem Abendessen, würden wir morgen das Abendessen dann etwas vor dem Abendessen oder hat es gesagt vor dem Abendessen? Ab 9 Uhr. Dass wir das Abendessen etwas früher, 8 Uhr, das Abendessen eine Stunde, 9 Uhr, müsste möglich sein. Ja. Wer würde denn da gerne dazukommen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Also wenn ich noch ein bisschen weiter zähle, werden wir 20. So, und ist übrigens da immer noch draußen, dann muss man die mal reinholen. So, wir setzen uns.